Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Am Mikrofon ist Stefanie Hoster, die Redakteurin der heutigen Sendung. Guten Abend. Junger Mann sucht ruhigen Posten. Das ist der anregende Titel des Hörspiels, das ich Ihnen heute präsentiere. Es ist mir beim Wühlen in den Archiven eben wegen dieses ungewöhnlichen Titels aufgefallen, denn es spielt in den frühen 60er Jahren in Westdeutschland, als die Jugend doch gehalten war, den Aufstieg in der Karriereleiter zu suchen. Die Autorin Irmela Brender wurde 1935 in Mannheim geboren. Brender schrieb Romane, Erzählungen und Gedichte, vor allem für Kinder und Jugendliche, und sie übersetzte aus dem Englischen. Für ihre Arbeit wurde sie im Laufe ihres Lebens mehrfach ausgezeichnet. 1980 mit dem Stuttgarter Literaturpreis, 1989 mit dem Helmut-Sonntag-Preis des Deutschen Bibliotheksverbandes und 1992 mit dem Wieland-Medienpreis in Gold. Sie starb 2017 in Sindelfingen. Mit ihrem Hörspiel Erstling aus dem Jahr 1965, den Sie jetzt hören, gelang Irmela Brender etwas Seltenes. Eine gelungene Funkkomödie, wie man damals sagte. Darf ich Sie für ein paar Minuten stören? Nur kurz, ich weiß, Sie haben wenig Zeit. Wer hat schon Zeit? Wir nicht. Denn wir gehören zu jenen, auf die es ankommt. Tut uns leid. Wir laufen unentwegt und pflichtbesessen. Und hin und wieder laufen wir auch leer. Warum wir es tun, das haben wir vergessen. Doch wenn die Zeit rennt, muss man hinterher. Die Welt ist nicht so, wie wir sie gern hätten. Zuweilen ist sie so, dass es geniert. Wir könnten's ändern, wenn wir wollten. Wetten? Nur fehlt's an Zeit. Wir sind zu arriviert. Man sollte, oh, wir wissen, was wir sollten. Wir täten's auch, wir brauchten nur mehr Zeit. Wenn wir mal könnten, wie wir immer wollten, dann brächten wir's ganz unvorstellbar weit. Es tut uns leid, wir haben keine Zeit, wir haben nur, das ist uns fast zu lieb, Betrieb, Betrieb. Folgende Anzeige stand in der Morgenpost, der kleinen Zeitung unserer kleinen Stadt. Junger Mann, Abitur, 4 Semester Studium, sucht ruhigen Posten. Körperliche Arbeit angenehm. Gehaltsansprüche bescheiden, ausbaufähige Position nicht erwünscht. Zuschriften erbeten unter Chiffer 999 Morgenpost. Hinter dieser Chiffer verbirgt sich Kuno Alexander Schmitz. Auf den Vornamen, auf beiden besteht er. Er hat sie gern als Ausgleich zum rheinisch-fröhlichen Schmitz. Außerdem sind sie ein Andenken an seine Eltern. Kuno wollte der Vater, Alexander wollte die Mutter. Und beide wollten, dass der einzige Sohn trotz knapper Mittel studierte. Philosophie und Physik. Warum 2 Fakultäten? Ich konnte mich nicht entscheiden. Das ist seine Krankheit. Ich kann mich nicht entscheiden. Dabei sollte er, 23 Jahre alt, gesund, braunhaarig, blauäugig, von unauffälligem Äußeren, entschieden für oder gegen irgendetwas sein. Schließlich gibt es heute Möglichkeiten genug für einen jungen Mann. Entschieden für Jazz, Sportautos, Mädchen, Blonde, Braune, Whisky, CDU, HSV, SPD, AOK oder entschieden dagegen. Aber wofür ist er? Für einen ruhigen Posten. Mit bescheidenem Gehalt. Das versteht heutzutage kaum einer. Noch nicht einmal seine Freundin Margot Humil versteht das recht, die an diesem Sonntagabend in seiner Bude sitzt und mit ihm eine Tasse Tee trinkt. Kuno Alexanders Zimmerwirtin. Frau Hella Hutschenreuter, verwitwete Doble, geschiedene Braumann, geborene Noll. Zurzeit alleinstehend und darum gezwungen, das Hinterzimmer zu vermieten. Aber das sage ich Ihnen nur vorübergehend. Frau Hutschenreuter also sieht solche sonntagabendlichen Damenbesuche gar nicht gern, obwohl es sich bei Kuno Alexanders Gast stets um das gleiche Mädchen handelt. Ach, Fräulein Humil, hätte ich mir ja denken können, dass Herr Schmitz nichts anderes... Aber nur bis 22 Uhr, verstanden? Sie kennen die Hausordnung. Damenbesuche prinzipiell überhaupt nicht. In Ausnahmefällen höchstens bis 22 Uhr. Gerade ich als schutzlose Frau habe auf den guten Ruf meines Hauses zu achten. Und ich muss sagen... Wir wissen es, Frau Hutschenreuter, bis 22 Uhr. Muss sagen, Fräulein Humil, dass ich Sie nicht recht verstehen kann. Ein anständiges Mädchen besucht keinen alleinstehenden Herrn. Und Sie, Herr Schmitz. Schon gut, Frau Hutschenreuter, bis 22 Uhr, keine Sekunde später. Sie verstehe ich auch nicht. Keiner meiner Seligen, wozu ich seit seinem Tod auch den ollen Braumann rechne, obwohl er in Tage nichts war. Also, keiner meiner Seligen hätte mir zugemutet, ihn auf seinem Zimmer zu besuchen, bevor die Sache zwischen uns nicht entschieden war, und zwar mit Trauschein und Ring. Herr Schmitz, entscheiden Sie sich. Sie wird immer grässlicher. Sie sollte wieder heiraten. Das tut sie auch. In einem Monat. Den Briefträger. So Unrecht hat sie nicht. Wieso? Kennst du den Briefträger? Welchen? Ach so, nein. Ich meine, du solltest dich wirklich entscheiden. Wegen Frau Hutschenreuter ist das nicht nötig. In einem Monat setzt sie mich sowieso an die Luft. Und dann suche ich mir eine Zimmerwirtin, die gegen deine Besuche nichts einzuwenden hat. Hast du diese möblierten Zimmer mit den Bildern von der lieben Familie an der Wand... Und der Waschgelegenheit auf der Toilette und den knarrenden Stühlen und dem ganzen ausrangierten Krimskrams nicht überbekommst. Hast du noch nie daran gedacht, dass man auch ein richtiges Zuhause haben kann? Ich meine, und ich weiß, wie kleinkariert das klingt, aber ich meine es trotzdem. Ein eigenes Heim. Aber Margot, natürlich werden wir einmal ein eigenes Heim haben. Aber das eilt doch nicht. Außerdem fehlen noch einige Voraussetzungen. Zum Beispiel dein Arbeitsplatz. Weißt du, das ist doch ein Witz. Es fehlen Arbeitskräfte wie noch nie und du findest keine Stellung. Bitte schön, ich bemühe mich. Ich habe eine Anzeige aufgegeben. Also du bist das. Schiffer 999 in der Morgenpost. Junger Mann sucht ruhigen Posten. Dachte ich es mir doch. Vater hat es beim Frühstück vorgelesen und den Kaffee verschüttet vor Lachen. Ausbaufähige Position nicht erwünscht. Hieß es nicht so ähnlich? Genau so. Dein Vater kann das natürlich nicht verstehen, dass ein Mensch wie ich und in meinem Alter zunächst mal Zeit braucht, nachzudenken, sich über einige Dinge, über wesentliche Dinge, sage ich dir, klar zu werden. Dein Vater bezieht seinen Standpunkt aus der Morgenpost und von seinem Bürgerverein. Ich muss meinen Standpunkt erarbeiten. Ich muss erst wissen, wo ich stehe und was ich will. Dann meinetwegen werde ich Geld genug verdienen für eine Villa mit Bodenheizung und drei Garagen, wenn du drauf bestehst. Aber zuerst muss ich nachdenken. Auf der Universität lassen sie einem keine Zeit dazu. Außerdem habe ich kein Geld mehr. Darum brauche ich einen ruhigen Posten. Das Beste wäre wohl ein Posten als Nachtwächter oder Schäfer. Schäfer mit 4 Semestern. Wäre das nicht eine aufregende Karriere? Schäfer? Hier gibt es keine Schafe. Das heißt, es gibt kaum Schafe. Kaum welche zum Hüten. Aber Nachtwächter? Das wäre nicht schlecht. Nun, du wirst sehen, ich habe Erfolg. Und Kuno Alexander hat Erfolg. Ob allerdings den gewünschten? Auf jeden Fall liest die ganze kaufmännische und industrielle Führungsschicht der Stadt, oder was ich so dazu zählt, die Anzeige. Die Reaktionen reichen von »So ein Trottel« über »Oha, mal eine ganz neue Tour« bis zu Bemerkungen wie »Das ist ja ein ganz heller Kopf, die Chiffre muss ich mir merken.« Nun, wir haben eben Arbeitskräftemangel und da ist ein Bursche wie Kuno Alexander ein rares Wild, nach dem viele Jäger jagen. »Bitte, Frau Hutschenreuter, stören Sie mich nicht. Ich habe zu tun.« »Post!« Herr Schmitz, von der Morgenpost, ein Riesenumschlag. Was, Herr Schmitz, haben Sie denn eigentlich mit der Morgenpost zu tun? Ich bin ja nicht neugierig, aber wenn mein Bräutigam, der Herr Bundespostzusteller... Nun geben Sie schon her. Dankeschön, Frau Hutschenreuter. Nanu, ich habe doch schon einige Packen Briefe abgeholt. So viele Zuschriften? Wir haben Ihre Anzeige mit Interesse gelesen. Wir bieten Ihnen die gewünschte Position. Rufen Sie uns an. Wir bitten um Ihre Vorschläge. Der ideale Arbeitsplatz bei uns. Bei uns. Bei uns. Was ziehe ich an? Den dunklen Anzug? Die silbergraue Krawatte? Zu feierlich. Ich will nicht Vizepräsident werden. Das wäre was. Rollkragenpullover? Sieht zu sehr nach Künstler aus. Bleibt nur die Kombination. So. Graue Hose, karierter Sakko. Aber kein weißes Hemd, das schwarze. Ich sehe immer noch zu strebsam aus. Frau Hutschenreuter? Frau Hutschenreuter? Ja, doch, was ist denn? Wie sehe ich aus? Na, nicht besonders. Dankeschön, Frau Hutschenreuter, dankeschön. Wenn Sie nun statt des Schwarzen ein weißes Hemd und statt der Schottenkrawatte eine einfarbige zu dem karierten Sakko tragen würden... Dann? dann würden Sie aussehen wie ein netter, wohlerzogener junger Mann. Von außen. Will ich aber nicht. Tun Sie auch nicht. Keiner meiner Seligen, wozu ich auch, naja, auf jeden Fall keiner meiner Seligen wäre so herumgelaufen. Sie sehen aus wie... Nun, wie denn? Schlampig, wie einer, aus dem nichts wird. Sehr verehrte Gnädigste aller Seligen, Sie sind meine Kassandra. Ich bin gar nicht Ihre. Und Sie sind ein ungehobelter Kauz. Sie sind ein Kauz, Herr Schmitz. Ich biete Ihnen eine Position mit Zukunft. Abteilungsleiter können Sie bei mir werden. Eine Familie können Sie ernähren. Und Sie sagen nein. Ich schrieb ausdrücklich, ausbaufähige Position nicht erwünscht. Nun, ich hielt das für einen Trick. Meinen Sie das im Ernst? Aber ja. Und warum? Ich will nicht Karriere machen, noch nicht. Ich will nachdenken. Worüber? Über alles. Darf ich Sie etwas fragen? Sind Sie Christ? Ja, evangelisch. Warum konvertieren Sie nicht? Warum geben Sie nicht dem Islam den Vorzug? Oder der jüdischen Kirche? Weil... Also hören Sie mal, junger Mann, was geht Sie das an? Kommen Sie etwa von einer Sekte? Nein. Jetzt könnten Sie natürlich fragen, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Auch ich bin evangelisch. Warum? Ich weiß es nicht. Aber verstehen Sie, Herr Direktor, über solche Dinge muss ich nachdenken. Vielleicht sollten Sie mal mit einem Geistlichen reden. Oh, aber das ist doch nur eine von vielen Fragen. Eine wichtige sicher. Aber da sind auch noch die anderen. Politik zum Beispiel. Auf dem Weg hierher sah ich Wahlplakate. Sicherheit stand auf dem einen, Heimat auf dem anderen, Freiheit auf dem dritten. Ich möchte nicht, dass diese Worte für mich nur den Sinn haben, den die Politiker ihnen geben. Was ist die Sicherheit, die Heimat, die Freiheit, die ich meine? Ich muss darüber nachdenken. Ich muss den Inhalt der Worte für mich begreifen und mich dann darin einrichten. Ich kenne viele Worte und noch sind sie für mich ohne Sinn. Ich bin kein Elektronengehirn und ich brauche Zeit zum Nachdenken. Und man lässt mir diese Zeit zum Nachdenken. Ich bin sicher, Herr Schmitz, wir haben Ihnen geschrieben, dass wir Ihnen eine Beschäftigung mit geregelter Freizeit bieten. Das ist mehr, als mir geboten wird. Mein Arbeitstag, Herr Schmitz, hat 12 bis 14 Stunden. Da bleibt mir keine Zeit mehr, den Kopf über solche Lappalien zu zerbrechen. Dafür gibt's hierzulande Politiker, Pfarrer, ja eben Spezialisten. Unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft, unser Land, was sage ich, Europa, die Welt brauchen Spezialisten. Spezialisieren Sie sich, Herr Schmitz, wenn Sie etwas werden. Wollen, wollte der Herr Direktor noch sagen, aber das gerade will Kuno Alexander ja nicht etwas werden. Ihm geht es noch um das Sein. Wenn er sich klar ist über seine Gegenwart, will er an seine Zukunft denken und erst wenn seine Zukunft schon Vergangenheit geworden ist, wird er merken, wie viel Gegenwart sie doch war. Kleine grammatikalische Spielerei, verzeihen Sie. Kuno Alexander allerdings sieht die Grammatik philosophisch. Philosophistereien. Junger Mann, hier sitze ich und will Sie fördern. Kein 100-Markschein ist mir zu schade für die Nachwuchsführungskräfte. Sie hätten das Zeug, besonders als Akademiker. Der studentischen Jugend gehörte schon immer meine Sympathie. Aber Sie sagen nein. Übrigens zahlen wir auch Spesen, wenn wir Sie an Lehrgängen teilnehmen lassen. Ist ja abzugsfähig. Na, überlegen Sie sich's noch einmal. Nein, überlegen kann ich mir das nicht. Und warum nicht? Ich bin ein wenig langsam. Vielleicht komme ich später dazu. Aber momentan habe ich so viel Wichtigeres zu überlegen, dass jede neue Überlegung erstmal warten muss. Ich bin überzeugt, Sie wären in der Werbung am richtigen Platz. Denn selbst wenn Sie dummes Zeug reden, klingt es noch ganz gut. Verzeihen Sie, aber ich glaube, nein. Sie haben nicht den richtigen Platz für mich. Oder, pardon, beschäftigen Sie auch Schäfer? Oder vielleicht Nachtwächter? Wieso? Verstehen Sie eine momentane Notlage. Sie sind nun schon der Sechste, bei dem ich mich vorstelle. Und bis jetzt hatte ich noch überhaupt keinen Erfolg. Wundert Sie das? Ja. In meiner Anzeige stand doch genau, was ich will. Einen ruhigen Posten bei bescheidenem Gehalt, körperliche Arbeit angenehm. Aber was will man von mir? Dass ich mich spezialisiere und Abteilungsleiter werde, dass ich ein Schreibzimmer leite, dass ich die Public Relations pflege, dass ich eine Gruppe von Nähmaschinenvertreter ausbilde, dass ich Briefe in Englisch und Französisch schreibe. Sie, mein Herr, wollen mich fördern und in die Werbung stecken. Ich aber, Herrje nochmal, ich suche einen ruhigen Posten. Ja, Herr Schmitz, dann tut es mir leid. Und Sie brauchen keinen Nachtwächter? Von denen habe ich mehr als genug. Sie können mir also gar nicht helfen? Meine Wirtin, verstehen Sie, bekommt schon am 27. das Ultimo-Fieber. Ich kann Ihnen nur einen Rat geben. Bitte? Satteln Sie um. Und jetzt muss ich Sie bitten, mich zu verlassen. Ich habe eine Konferenz, dann ein geschäftliches Mittagessen, dann eine Besprechung. Haha, ruhiger Posten, wenn ich das schon höre. Guten Tag, mein Herr. Guten Tag. Da geht er nun. Und sein Tag ist nicht gut. Wohin soll er gehen? Nach Hause? Lieber nicht. Denn Frau Hutschenreuther ist gerade... Wütend bin ich. Geladen bin ich. Am Ende meiner Geduld bin ich. Im Waschbecken hat er einen Rand gelassen, der Herr Untermieter. Und die Schuhe hat er schmutzig unter das Bett gestellt. Und die Zigarette hat er in meinen Geraniumtopf ausgedrückt. Er benimmt sich ja geradezu wie ein Ehemann. Und die Miete hat er immer noch nicht bezahlt. Dabei ist heute schon der 28. Na, wenn er mir jetzt unter die Augen käme. Nein, lieber nicht. Soll er zu seiner Freundin Margot gehen? Sie hat gerade Mittagspause und wäre in einem gewissen Café anzutreffen. Aber Margot ist... Nervös bin ich, mir zittern schon die Hände. Ich möchte weinen, doch hier darf ich's nicht. Ich schaue krampfhaft auf geblümte Wände und auf die Damen mit zu viel Gewicht. Kann man ein Mädchen heute so behandeln? Mein Freund hat nicht mal einen Sparvertrag und wagte trotzdem mit mir anzubandeln. Ob solch ein Mann ein Mädchen wirklich mag? Dass er studierte, war ja respektabel. Und damals gab es bei uns selten Krach. Doch stellungssuchend finde ich ihn blamabel. Und diese Leidenschaft, er denkt gern nach. Wie weit kann es ein Mann denn damit bringen? Auf keinen Fall zu einer Position. Ich sehe ihn schon auf Hinterhöfen singen. Er wird nicht mal Beamter mit Pension. Wenn er jetzt käme, würde ich ihm sagen, mein Liebling, auch ich habe nachgedacht. Nen Mann, der denkt, kann keine Frau ertragen. Doch leider kommt er nicht, was er wohl macht. Er sitzt im Café. Nein, nicht in diesem, in einem kleineren, schlechter gelüfteten, wo es nach Gulaschsuppe riecht und dicke Damen Torte essen. Danke, nicht zu essen. Einen Kaffee. Die besten Firmen hätte ich nun also abgeklopft. Die anderen, die noch auf die Anzeige schrieben? Na, wo habe ich denn die Liste? Ah, hier. Nein, das ist alles nichts. Führungsnachwuchs, Führungsnachwuchs. Verstehen ihre Passion für die Meditation, suchen Führungsnachwuchs. Nichts für mich. Und die hier, die spielen auf meine akademische Vergangenheit an. Die wollen von mir auch nicht, was ich will. Was ist das hier? Marber Kindernährmittelwerke. Komische Art haben diese Marber-Leute. Schicken mir als Antwort auf die Zeitungsanzeige ein hektografiertes Schreiben. Wie heißt es da? Wir haben stets Bedarf an Mitarbeitern in allen Abteilungen und bitten um ihre unverbindliche Vorstellung. 42-Stunden-Woche, angenehmes Betriebsklima, soziale Leistung. Oh. Hier könnte ich es auf jeden Fall mal versuchen. Marber. Marber. Klingt nicht schlecht. Klingt lieb und ruhig. Marber. Klingt ganz gut. Fräulein, bitte zahlen. Schrecklich, dieser Straßenverkehr. Da hat man ja noch nicht mal als Arbeitslose seine Beschaulichkeit. So, da ist es also. Marber Kindernährmittel, da steht's geschrieben, 3 Meter hoch. Aber wo... Hallo! Hallo! Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, in welchem Gebäude das Personalbüro ist? Haus 5b. Ich führe Sie besser hin, wir haben nämlich momentan keinen Portier. Katastrophe ist es. Ach, Sie haben keinen Portier? Interessant. Und die Stelle ist noch frei? Na klar, wer will heute schon als Portier arbeiten? Warum ist denn der Frühere weggegangen? Herzleiden. Wenn er aus der Klinik entlassen wird, macht er eine Kur und dann lässt er sich wohl pensionieren. Vorzeitig. Aber man kann es ja verstehen. Die Managerkrankheit ist eine ernste Sache. Managerkrankheit? War der Posten denn so aufreibend? Können Sie sich heutzutage einen Posten vorstellen, der nicht aufreibend ist? Sie kommen wohl wegen der Anzeige. Ja, genau. Aber woher? Da müssen Sie mit Herrn Krönland sprechen. Waren Sie schon mal drüben? Drüben? Ach so, nur auf der Durchreise nach Berlin. Tolle Reiseroute. Nach Berlin über Südamerika. Chef da? Danke, danke. Ich bringe den Herrn schon rein. Herr Krönlein, hier bringe ich Ihnen einen Herrn, der sich auf die Südamerika-Anzeige hin vorstellen will. War sogar schon drüben. Auf der Durchreise nach Berlin. Toll, was? Viel Glück beiderseits. Sie kommen also wegen der Anzeige. Oh, bitte setzen Sie sich doch. Nein, nicht hier, da in den Fauteuil. Sessel ist ein viel zu spartanisches Wort für ein solches Möbelstück, sage ich immer. Sie pflichten mir doch bei. Sitzen Sie auch bequem. Zigarette, bitte. Tja, also Herr... Oh, verzeihen Sie, ich vergaß mich vorzustellen. Krönlein. Schmitz. Kuno Alexander Schmitz. Aber ich... Kuno Alexander. Ach. Sie benutzen beide Vornamen? Ja, mit Bindestrich. Ich kann mich nicht entscheiden. Wie markant, wie gut zu verstehen. Zwischen Kuno und Alexander, wer möchte da entscheiden? Ich dagegen, ich heiße Friedrich Wilhelm. Ja, das war kein Witz von meinen Eltern, das war ihre Überzeugung, ohne jede politische Weitsicht. Ich nenne mich also Friedrich W. Punkt. Verstehen Sie das? Sehr gut. Auch Sie können sich nicht entschließen... Den Wilhelm fallen zu lassen, sehr richtig. Wie feinfühlig von Ihnen. Ich habe ihn nur abgekürzt, den Wilhelm, aber fallen lassen möchte ich ihn nicht. Alexander dagegen? Nein, nein, Alexander lässt man nicht fallen. A-Punkt, da könnten Sie ja auch Kuno August heißen, nicht wahr? Solche Dinge muss man gründlich erwägen. Ja, ich überlegte lange. Wie klug von Ihnen. Überlegung in Ihrem Alter. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 23. 23, in diesem Alter ist Überlegung eine seltene Tugend. Oh, ich möchte noch viel und gründlich überlegen. Das ist geradezu eine Leidenschaft. Eine verheerende Leidenschaft, sagten meine Kommilitonen und Professoren, als ich aus diesem Grund, nämlich um besser überlegen zu können, mit dem Studium aufhörte. Ach, Sie haben studiert. Wie sympathisch. Wie lange? 4 Semester. Philosophie und Physik. Wie gescheit von Ihnen. 2 Fächer, ohne die unsere Welt nicht weiterkommt, sage ich immer. Philosophie, das Streben, den Zusammenhang der Dinge zu erkennen. Physik, die Wissenschaft vom Messbaren in der Natur. Wirklich, Herr Schmitz, wie interessant und vielseitig. Dankeschön. Ich weiß zwar nicht recht, ob ich Ihre Anerkennung verdiene. Wie bescheiden von Ihnen. Nochmals danke. Aber Sie wissen, ich komme wegen der Anzeige, die ich... Ach, natürlich wegen der Anzeige. Herr Schmitz, Sie sind der Mann, den wir suchen. Jung, weit gereist, klug, markante Persönlichkeit, feinfühlig, besonnen, gewissenhaft, bescheiden, dazu noch Akademiker. Herr Schmitz, wären Ihnen 900 Mark recht für den Anfang natürlich. Ich weiß nicht recht, ist denn der Posten... Natürlich, Sie haben ja vollkommen recht, der Posten setzt einiges voraus. Herr Schmitz, sagen wir 9,5. Nun, wenn Sie meinen, mir soll's recht sein. 42-Stunden-Woche, schrieben Sie, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja, das stimmt, aber das gilt selbstverständlich nur für die Lohnempfänger und für das Gros der Angestellten. Ihnen, Herr Schmitz, steht es natürlich frei, sich Ihrer Arbeit nach Belieben einzuteilen. Einteilen? Nun, vielleicht ergibt das die Praxis. Herr Krönlein, noch eine Frage, die mir wichtig ist. Ja, bitte, bitte, bitte fragen Sie alles, was in meiner Macht steht, werde ich für Sie tun. Das ist doch selbstverständlich. 4 Wochen lang suchen wir nun einen Nachfolger für unseren Herrn D'Alvarez. Was meinen Sie, wie uns die Besetzung dieses Postens am Herzen liegt? Herr D'Alvarez, das war wohl mein Vorgänger. Ja, sehr richtig. Und er ging krankheitshalber? Ja, so ist es. Wir alle waren betroffen und betrübt. Und war die Krankheit beruflich bedingt? Unter uns gesagt, ja. Aber bitte machen Sie von dieser Information keinen Gebrauch. Dem Gros der Angestellten fehlt das Verständnis dafür, dass Fettleibigkeit eine Berufskrankheit sein kann. Fettleibigkeit? Ich dachte, der Portier hatte ein Herzleiden, die Managerkrankheit sozusagen. Der Portier? Ja, ja, ja, ja. Und das war auch eine Art Berufskrankheit. Aber Herr D'Alvarez, unser Sachbearbeiter für Südamerika-Fragen, ging, weil er nicht mehr durch die Tür kam, blieb einfach stecken. Nein, nein, also ein Sachbearbeiter ist bei uns noch nie an einem Managerleiden erkrankt. Ach so. Ach so ist das. Nichts als ein Missverhältnis zwischen geistiger und körperlicher Beanspruchung, könnte man sagen. Nein, nicht ganz. Herr Schmitz, nur weil ich Sie als einen ganz ungewöhnlich sensiblen, verständnisvollen und sympathischen Mitmenschen kennengelernt habe, will ich Ihnen das anvertrauen. Es war schwierig, einen Sachbearbeiter zu finden, aber einen Portier zu finden, Das ist fast unmöglich. Dieser Posten setzt geistige Beweglichkeit, Entscheidungsfreudigkeit, ja, strategisches Talent voraus. Denken Sie nur an unser Parkraumproblem. Da muss der Portier disponieren von einem Kundenfahrzeug zum anderen. Da muss er die Wagen in die Parkschlacht schicken, wie ein Feldherr seine Truppen. Dazu muss er die Zimmernummern des ganzen Werks im Kopf haben. Er muss die Direktoren durch Salutieren begrüßen, die Subdirektoren durch eine Verbeugung, die Sachbearbeiter durch ein Kopfnicken. Das alles will gekonnt sein. Nein, also das ist ein schwieriger Posten. Natürlich, wir zahlen auch entsprechend. Nein, ich glaube, das wäre nichts für mich. Ja, ich glaube es auch nicht. Sie sind mehr ein stiller Geistesarbeiter, der das geschützte Klima zwischen Akten braucht, die sorgsame Pflege einer Sekretärin, die Annehmlichkeiten einer gedämpften Telefonklingel. Und dabei dachte ich immer, in Berufen dieser Art, als Portier oder als Nachtwächter oder als Schäfer, da hätte man ein ruhiges Leben. Ach, ich fürchte, Sie irren. Das sind idyllische Vorstellungen aus der guten alten Zeit, als es noch Arbeitskräfte genug gab und darum die Berufe ganz anders strukturiert waren, wenn Sie mal den Fachausdruck verzeihen wollen. Aber unser Nachtwächter zum Beispiel, der hat ein sehr aufreibendes Leben. 975 Fenster hat er bei Nacht zu beobachten, die Toilettenfenster inbegriffen, und jedes erleuchtete Fenster erfordert besondere Aufmerksamkeit. Früher bedeutete ein erleuchtetes Fenster Einbruch oder Werkspionage. Heute muss der Nachtwächter herausfinden, ob es sich um Einbruch, Spionage, Überstunden oder Liebe im Büro handelt. Und dann muss er mit Takt und Entschlossenheit eingreifen, vor allem mit Takt. Der Werkspion von heute kann unser Produktionsleiter von morgen sein. Dazu kommen die Rundgänge, die Kenntnis der einschlägigen Brandverhütungsvorschriften, der Hinweise zum Zivilschutz. Nein, also mit dem Nachtwächter möchte ich nicht tauschen. Und wie sieht es bei den Schäfern aus? Schäfer beschäftigen wir nicht, wohl aber Kuhhirten, das schlägt in die Branche. Wir benutzen für unsere Maber-Kindernährmittel zum Beispiel nur Milch von glücklichen Kühen. Der Kuhhirt muss also nicht nur für die Ernährung und die Hygiene der Kühe sorgen, sondern auch für ihr dauerndes, anhaltendes Glück. Wir beschäftigen jetzt Tierpsychologen, aber die meisten laufen uns nach kurzer Zeit weg, trotz des gesunden Klimas auf der Alm. Sie wollen lieber neurotische Papageien und hysterische Wellensittiche behandeln. Sagen Sie, das sei weniger anstrengend. Sie sehen... Ich sehe. Und ich bin Ihnen dankbar, Herr Krönlein, dass Sie mir diesen Einblick in andere Berufsverhältnisse ermöglicht haben. Ich werde überlegen, wie ich mich Ihnen erkenntlich zeigen kann. Hoffentlich sind wir für längere Zeit Kollegen. Aber daran zweifle ich nicht. Neben allen anderen schätzenswerten Eigenschaften können Sie auch noch zuhören. Das ist sehr wichtig bei Ihrem neuen Posten, denn Südamerika-Fragen entscheidet der Herr Generaldirektor gern persönlich. Er referiert gern darüber. Er war mal drüben und hat Erfahrung. Naja, also Sie werden sehen. Noch eine letzte Frage, Herr Krönlein. Sie wissen, ich habe bisher studiert und nun ein momentaner finanzieller Engpass. Es ist mir so peinlich. Vorschuss. Selbstverständlich, Herr Schmitz. Wo käme ich als Personalchef hin, wenn ich kein Verständnis für solche Fragen hätte? Da geht er und pfeift. Kuno Alexander Schmitz. Sachbearbeiter für Südamerika-Fragen bei der Firma Maba Kindernährmittel. Über ihm ein Himmel, der es gerade regnen lässt auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Unter ihm Asphalt und noch tiefer die städtische Kanalisation, zum Alltag gewordene Zeugnisse kommunalen Fleißes. Neben ihm Produzenten und Konsumenten, nützliche Rädchen im Wirtschaftskreislauf. Vor ihm eine Litfaßsäule mit dem Anschlag Berufstätige, die weiterkommen wollen, besuchen die Abendakademie. Da wird übrigens ein Sprachkurs für Spanisch angeboten. Wie wär's, Kuno Alexander? Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Kuno Alexander kühner Kämpfer bedeutet? Wenn unser Freund das wüsste, dann wüsste er zumindest, dass es zwischen seinen Vornamen nicht viel zu entscheiden gibt. Ob er ihnen gerecht wird? Oder ob er sich einrichtet in seinem bequemen Schreibtischsessel bei der Firma Maba Kindernährmittel unter der Karte von Südamerika und die Karriere seines Vorgängers nachahmt. Pfeift er auf das Nachdenken oder auf die Bequemlichkeit? Guten Morgen, Fräulein Puhmann. Was bringen Sie? Die Post. Bitte hier ins Körbchen, Fräulein Puhmann. Oh. Und bitte schließen Sie die Tür fest hinter sich. Ich will versuchen, die nächsten 2 Stunden ungestört und konzentriert nachzudenken. Hm. Systematik ist alles. Und Probleme lassen sich leichter lösen, wenn man sie erstmal aufgeschrieben hat. Themenkreis 1, der Mensch. Worauf kommt es mir an? Meinen Standpunkt zu finden. Also Frage 1 groß A, wie stehe ich zum Menschen? Frage 1 groß B, wie steht der Mensch zu mir? Zwei Fragen, die den Vormittag zweifellos füllen. Der Mensch. Ich weiß, woraus er chemisch besteht. Ich weiß, was die Philosophen und die Anthropologen über ihn sagen. Sie haben ihn aufgeplustert zu einem enorm großen Begriff. Ich muss ihn unterteilen. Nehmen wir also noch klein a hinzu. Das Kind. Wie stehe ich zum Kind? Ich halte das Kind für hübsch, sogar schön, selbst wenn es im landläufigen Sinne ein hässliches Kind sein sollte. Ich glaube, es ist grausam, aber nicht boshaft. Es ist voll Liebe, aber nicht ohne Güte. Es ist bedürftig und man muss ihm geben, was es braucht und was es sich nicht selbst verschaffen kann. Nahrung, Kleidung, Wohnung, Schutz. Dann Maßstäbe, Mittel, um die Welt zu verstehen und zu bestehen. Wie also stehe ich zum Kind? Bleiben wir bei kleinen Worten. Ich mag es. Weitere Unterabteilungen sind hier nicht nötig. Denn ich mag das Kind gleichgültig, wer seine Eltern sind, welche Hautfarbe es hat, wo es geboren ist. In Westdeutschland, in Mitteldeutschland, in Asien, in Südamerika. Sie also sind der neue Mann für Südamerika-Fragen. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Und ich bitte Sie höflich, mich nicht zu stören. Ich bin nach reiflicher Überlegung zu dem Standpunkt gekommen, dass die Menschen rücksichtsvoll zueinander sein sollten. Nicht gerade nett, wozu auch, aber rücksichtsvoll. Also nochmals, guten Morgen. Wissen Sie, wer ich bin? Sie gehören zum Themenkreis 1. Sie sind ein Mensch. Ein erwachsener Mensch männlichen Geschlechts von der zivilisierten Art. Und das ist kein Kompliment, sondern eine Unterteilung. Ich bin der Generaldirektor dieses Hauses. Guten Morgen, Herr Generaldirektor. Ich bin Kuno Alexander Schmitz. Nicht leicht zu verblüffen, was? Wo waren Sie denn früher? Auf der Universität. Und was tun Sie jetzt? Jetzt bin ich hier. Ich habe nicht gefragt, wo Sie sind, sondern was Sie tun jetzt im Moment. Pardon, Sie haben recht. Ich muss exakter sein. Was also tun Sie jetzt? Ich spreche mit Ihnen. Und bevor ich mit Ihnen sprach, dachte ich nach. Worüber? Zuletzt, gerade als Sie hereinkamen, dachte ich nach über Kinder in Südamerika. Gut. Dafür werden Sie ja auch bezahlt. Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Was haben Sie da aufgeschrieben? Ich kam zu dem Ergebnis, dass ich die Kinder in Südamerika mag. Nicht mehr als die Kinder in West... Donnerwetter, das ist wohl ein Prospektentwurf. Das da oben, das mit dem Kreis und den Zahlen, das verstehe ich nicht ganz wohl, Kritzeleien. Aber hier, ein Kind ist bedürftig, man muss ihm geben, was es braucht. Nahrung, Kleidung, Wohnung. Herr Schmitz, das lassen wir weg. Aber sonst, ich sehe das schon vor mir. Den Kreis oben machen wir rot. In die Mitte kommt ein dickes, strampelndes Baby. Darunter, ein Kind ist bedürftig. Man muss ihm geben, was es braucht. Maba, Kindernahrung. Ich werde das in Spanisch übersetzen lassen. Und halt, was steht da? Westdeutschland? Ich verstehe Sie. Sie dachten an Entwicklungshilfe. Ja, das ist überhaupt die Idee. In den roten Kreis stecken wir kein dickes Baby, sondern ein hungriges Indio-Gesicht und dann schicken wir die Sache nach Bonn. Also, dass ich darauf noch nicht gekommen bin, Entwicklungshilfe, also da schicken sie Maschinen, aber keine Maschinen ohne Maschinisten und keine Maschinisten ohne gesunde Babys und keine gesunden Babys ohne Maba-Kinderkost. Sie erinnern sich an die Care-Pakete. Nun, wir werden Maba-Pakete machen und finanzieren wird das natürlich der Staat. Entwicklungshilfe, natürlich, liegt ja auf der Hand. Fahren Sie nach Bonn? Nein, ich fahre selbst nach Bonn und berichte später dem Aufsichtsrat. Schließlich kenne ich die südamerikanischen Verhältnisse aus eigener Erfahrung. Herr Schmitz, mit dieser Arbeit haben Sie sich bestens hier eingeführt. Großartiger Einfall, so wirklich. Großartig. Mein Zettel, Herr Generaldirektor, mein Zettel. Schon weg. Nun, da muss ich eben wieder von vorne anfangen. Herr Schmitz, jetzt hat es geklingelt. Mittagspause. Und um 14 Uhr ist eine Besprechung der Sachbearbeiter im Konferenzzimmer. Na gut, machen wir morgen weiter. Die Damen, Fräulein Puhmann vom Sachbearbeitervorzimmer eingeschlossen, sind zufrieden mit Kuno Alexander. Damen sind meistens zufrieden mit Männern, die Karriere machen. Frau Hutschenreuther zum Beispiel findet Kuno Alexanders berufliche Entwicklung... Einfach großartig finde ich das, wie Sie sich gemacht haben, Herr Schmitz. Ich hätte Ihnen das nicht zugetraut. Aber wie der selige Dobler, mein vorletzter Ehemann, immer zu sagen pflegte, soll man seine Irrtümer zugeben. Das zeigt charakterliche Größe. Und in diesem Sinne, also, was ich sagen will, Sie können wohnen bleiben. Mein Bräutigam, der Herr Bundespostzusteller, ist auch damit einverstanden. Und meinetwegen kann das Fräulein Hummel kommen, wenn sie will. Allerdings nur bis 22 Uhr. Nur bis 22 Uhr, Herr Schmitz, sonst muss ich andere Seiten. Diese Seite, Liebling, die habe ich in dir überhaupt nicht vermutet. Aber sie gefällt mir. Auch Vater hat gesagt, du eiferst geradezu deinem Namensvetter nach. Gibt es einen nacheifernswerten Kuno? Ich meine, Alexander. Er hat irgendeinen Knoten aufgepult. Den gordischen Knoten. Und er hat ihn nicht aufgepult. Er hat ihn durchgehauen mit seinem Schwert. Genau wie du, Liebling. Du hattest doch auch einen Problemknoten vor dir und du hast ihn sozusagen durchgehauen mit dieser, wie Vater sagt, geradezu raffinierten Anzeige. Vater hielt die Anzeige zuerst auch für dumm, aber jetzt sagt er, sie sei wirklich geradezu raffiniert. Aber das stimmt doch alles gar nicht. Ihr missversteht mich. Das Schicksal aller großen Denker. Guten Morgen, Herr Schmitz. Aber bitte setzen Sie sich doch. Zigarette gefällig? Nein? Nun, Mäßigkeit steht einem vielversprechenden jungen Werbeleiter wohl an. Jawohl, Herr Schmitz, Sie haben mich richtig verstanden. Ich freue mich, in Ihnen einen ideenreichen Werbeleiter gefunden zu haben. Aber Herr Direktor... Kein Aber, Herr Schmitz. Ich weiß Ihre Bescheidenheit zu schätzen, doch hier ist sie nicht angebracht. Ihre Idee mit den Entwicklungshilfepaketen war genial. Der Aufsichtsrat war sehr davon angetan. Und da sich gerade diese personelle Veränderung ergab, bin ich sehr froh, in Ihnen den richtigen Mann für den richtigen Platz gefunden zu haben. Aber dieser Platz ist... Ist Ihnen durchaus angemessen, Herr Schmitz. Er erfordert einen gebildeten Menschen. Akademiker bevorzugt. Der es versteht, eigene Ideen zu entwickeln und Menschen zu führen. Herr Schmitz, Sie sind da der Richtige. Aber ich suche einen Posten, der es mir erlaubt... Nachzudenken. Ja. Ja, Herr Schmitz, diese Ihre Marotte hat sich schon herumgesprochen. Und ich verspreche Ihnen, nirgendwo können Sie besser nachdenken als im Schaukelstuhl des Werbeleiters. Mhm, wirklich ein Schaukelstuhl. Eia Popeia, Eia Popeia. Oh, nicht schlecht. Und eine Klingel ist hier in die Lehne eingebaut. Mal sehen, was geschieht, wenn ich den Knopf drücke. Sie wünschen, Herr Direktor? Nanu, Fräulein Puhmann. Sie sind mit avanciert? Als Ihre Sekretärin, Herr Direktor. Das heißt zunächst nur probeweise. Falls Sie aber damit einverstanden sind... Bin ich, Fräulein Puhmann. Ich bin für dauerhafte Verhältnisse. So war das natürlich wieder nicht gemeint. Fräulein Puhmann, gehen Sie an Ihre Arbeit. Und wenn meine Verlobte anrufen sollte, dann verbinden Sie mich bitte sofort. Sonst möchte ich nicht gestört werden. Jawohl, Herr Direktor. Seit wann sind Sie eigentlich verlobt? Seit eben. Hoffentlich haben Sie das auch reiflich überlegt, Herr Direktor. Habe ich. Das heißt, Fräulein Puhmann... Hallo, Fräulein Puhmann. Ich bin für niemanden zu sprechen. Für gar niemanden. Ich muss nachdenken. Und Ihre Verlobte? Auch über die. Gerade über die. Jetzt aber raus mit Ihnen, Fräulein Puhmann. Freches Ding, diese Puhmann. Aber so Unrecht hat sie nicht. Eine Verlobung ist eine ernste Sache und will reiflich überlegt sein. Ich muss da systematisch vorgehen. Ein Blatt, ein Bleistift, so. Verlobung. Na, wie stehe ich zur Verlobung? Ein Mann, ein Mädchen. Ein Mädchen namens Margot. Sie ist erfreulich anzusehen und ihre Stimme tut meinen Ohren wohl. Sie ist ein zartes Mädchen von guter Art, mit ruhigen Augen. Die Nase nicht gerade edel, eher etwas kräftig und rund. Was auf einen gesunden Sinn für die irdischen Dinge schließen lässt. Ha, gesund? Irdisch? Eines Tages wird sie Kinder haben. Das heißt zuerst mal eins und natürlich erst, wenn ich... Verdammte Klingelei. Also erst mal ein Kind und erst in Südamerika. Was heißt hier... Verflixt. Fräulein Puhmann, was soll diese Klingelei? Verzeihung, Herr Direktor, aber Ihre Verlobte ruft an. Und der Assistent wollte Ihnen diesen Werbeplan hier vorlegen. Wenn Sie damit einverstanden sind, möchten Sie ihn bitte abzeichnen. Und in 5 Minuten beginnt eine Besprechung mit den Ressortleitern im Konferenzsaal. Es ist gut. Lassen Sie das Zeug da. Hallo? Hallo, Margot. Ja, danke, gut. Höre, Margot, ich versuche zu überlegen, aber ich werde ständig gestört. Ich versuche zu überlegen, ob wir heiraten sollen. Das heißt, erst verloben. Du meinst ja? Hast du das reiflich überlegt? Na gut. Was willst du? Weiße Hochzeit? Ja, ich werde... Nein, nicht nachdenken. Ich muss zu einer Konferenz. Ein wichtiger Termin. Konferenz. Konferenz. Termin. Konferenz. Konferenz. Dazu ist man schließlich ein leitender Angestellter. Wie sagt doch der Herr Generaldirektor im Besprechungszimmer Römisch 3 gerade so richtig? Meine Herren... Ich halte diese Idee der allmorgendlichen Konferenz für überaus produktiv. Ein bisschen früh. Hier hat Herr Schmitz, unser verdienstvoller Werbeleiter, den erfolgreichen Gedanken geboren, unsere ganze diesjährige Werbekampagne unter die Idee der Hochzeit zu stellen. Das war großartig konzipiert. Das barocke Medaillon mit dem Brautpaar, die Braut ganz in Weiß, darunter auf einer Visitenkarte der Text auch an später denken, Maba, Kindernährmittel. Das war die Anzeige des Jahres. Und dann die Maba-Probepakete an alle Hochzeitspaare. Der Erfolg zeichnet sich bereits in der Umsatzstatistik ab. Die Presse hat uns bescheinigt, Maba bricht Tabus, Werbung baut auf soziologischen Fakten auf. Sogar die Illustrierten haben darüber berichtet. Muss Ehen als Werbefaktor, Maba und die Muss-Hochzeit. So hießen doch die Überschriften, nicht wahr? Daraufhin bekamen wir so viele Zuschriften, dass wir der Werbeabteilung eine Abteilung Öffentlichkeitsarbeit oder Public Relations angliedern mussten, die Herr Direktor Schmitz vorzüglich zu leiten verstand. Sein Einfallsreichtum hat uns alle mitgerissen. Und darum glaube ich, meine Herren, dass Sie meine Freude teilen, wenn ich Herrn Direktor Schmitz heute offiziell im Namen der Maba-Werke als Vizepräsident begrüße. Applaus, meine Herren. Aber, Herr Generaldirektor... Wir kennen Ihre Bescheidenheit, wir schätzen Sie. Doch heute wollen wir kein Aber hören. Heute wollen wir anstoßen auf unseren allseits geschätzten und beliebten Vizepräsidenten. Also wieder ein neues Zimmer. Wie finden Sie das, Fräulein Puhmann? Erstklassig, Herr Vizepräsident. Ja. Schauen Sie sich nur das Gemälde über dem Schreibtisch an. Ein echter Brack. Ja, ja, ja, das hat die Sekretärin von Herrn Generaldirektor gesagt. Aha. Na, und hier der Schreibtisch. Kein simples Teakholz hier. Palisande. So. Ja. Und der Sessel. Darf ich ihn mal ausprobieren? Wenn es Ihnen Spaß macht, natürlich. Ja. Oh, oh. Lässt sich drehen und verstellen. Ja. Nach oben, nach unten. Oh, oh, Herr Schmitz. Nanu, Fräulein Puhmann, jetzt haben Sie den Sessel kaputt gemacht. Ach, gar nicht. Nein, ich habe nur den Hebel gefunden, der den Sessel in ein Liegebett verwandelt. So, und jetzt steht er wieder. Aha, praktisches Möbelstück. Im Liegen lässt es sich am besten nachdenken. No. Auch sonst ist dieses Zimmer gar nicht schlecht. Gepolsterte Türen, zwei dicke Teppiche. Na, echte Perser. Wandbespannung. Ja, und eine Telefon- und Sprechanlage mit Lautstärkenregler. Hier, Fräulein Puhmann, werde ich endlich nachdenken können. Ja. Endlich. Und Sie werden mir bitte schön alle Störungen vom Leibe halten, auch wenn meine Frau anrufen soll. Alle, ja. Ich bin für niemanden zu sprechen. Jawohl, Herr Vizepräsident. Und in der nächsten Stunde sind Sie für niemanden zu sprechen. Was heißt nächste Stunde? Den ganzen Vormittag. Aber das ist unmöglich, Herr Vizepräsident. In einer Stunde kommt eine Delegation des Bürgervereins und danach ein Reporter von der Morgenpost. Den fertigen Sie ab. Ach, das wird nicht gut möglich sein, Herr Vizepräsident. Die Maba-Werke haben ein gutes Verhältnis zur Presse, dank Ihnen. Und ich glaube, die Morgenpost will Ihnen mitteilen, dass sie zum pressefreundlichsten Prominenten der Stadt gewählt hat. Ja, und um 11.30 Uhr ist eine Besprechung. Schrecklich. Diese Delegation, muss das sein? Ja, ich fürchte doch, ja. Ihr Sprecher ist der Stadtrat Humil. Ihr Herr Schwiegervater. Dann lassen Sie mich jetzt allein, damit ich wenigstens diese Stunde habe. Zum Nachdenken. Ja, überlegen. Um Entscheidungen fällen zu können, die wohl durchdacht sind. Komisch. Seit neuestem fälle ich dauernd Entscheidungen, ohne überhaupt zum Nachdenken zu kommen. Als ob sich ohne Denken leichter entscheiden ließe. Auf diese Weise bin ich Werbeleiter geworden, Ehemann, Vizepräsident, ein honoriger Bürger, um den sich der Bürgerverein kümmert, ein Mann, um den die Presse sich bemüht. Dabei will ich nachdenken. Worüber? Wo war ich doch stehen geblieben? Der Mensch, das Kind, Südamerika, Maba, eine weiße Hochzeit, Tabus zerstören, welch ein Wirbel, welch ein Irrtum. Die Welt braucht all das nicht. Die Welt braucht Menschen, die nachdenken. Sehr richtig, mein lieber Schwiegersohn. Und darum sind wir hier. Schon? Wie seid ihr hereingekommen? Für uns gibt es keine verschlossenen Türen. unterbrich nicht. Also darum sind wir hier, als Delegation unseres Bürgervereins. Wir wollen dich bitten, unseren Ehrenvorsitz zu übernehmen. Wir sind überzeugt, keinen besseren finden zu können für dieses Amt, das reich an Würden, aber auch an Bürden ist. Bekanntermaßen ist der Ehrenvorsitzende des Bürgervereins in unserer Stadt ein wichtiges Zünglein an der Waage. Er wird gehört bei kommunalen Entscheidungen. Er ist im Kreis der Honoratioren ein Primus inter pares, der Hirt in der Herde der Bürger. Was sagst du da? Eile mit Weile. Dieser Sinnspruch soll auch das Motto unseres Ehrenvorsitzenden sein. Wer rastet, rostet. Sich Regen bringt Segen. Und so soll unser Ehrenvorsitzender eilen, wenn das Wohl des Bürgers es erfordert. Aber auch verweilen, denn es gilt nachzudenken. Die Welt braucht Menschen, sagtest du bei unserem Eintritt. Übrigens musst du wirklich entschuldigen, dass er unangemeldet war, aber im Vorzimmer war niemand. Also, du sagtest ganz richtig, dass der Denker die Welt braucht. Umgekehrt. Unterbrechen Sie mich nicht, Fräulein, geben Sie lieber auf Ihr Vorzimmer Acht. Also, das braucht die Welt und wir brauchen dich. Gib uns dein Ja. Verzeih, Schwiegervater, du sagtest so viel. Ich weiß nicht recht. Würdest du das nochmals wiederholen? Das, was kam nach dem Primus inter pares... Erster untergleichen heißt das doch. Ja, wie hieß das noch? Er ist im Kreise der Honoratioren ein Primus inter pares, der Hirt in der Herde der Bürger. Also etwas wie ein Schäfer? Ich sagte ein Hirt in der Herde der Bürger. Gut, ich nehme an. Mein lieber Schwiegersohn, wir hoffen, sagen zu dürfen. Jetzt sind sie alle fort. Die Delegation, der Reporter, die Direktoren, der Generaldirektor, Fräulein Puhmann. Nur der Nachtwächter dreht seine Runde, beobachtet die 975 Fenster der Maba-Werke und überlegt, überlegt, ob das Licht im Fenster des Vizepräsidentenzimmers Überstunden, Werkspionage oder Liebe im Büro zu bedeuten hat. Auch der Mond ist da. Er leuchtet über Kindern und Greisen, Liebespaaren, Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Konsumenten und Produzenten, über all den Menschen, über die man einmal nachdenken sollte. Der Mond leuchtet auch über Kuno Alexander Schmitz. Da liegt er in seinem Superschreibtischsessel. Und gähnt. Geh lieber nach Hause, Kuno Alexander. Morgen ist auch noch ein Tag. Was wollte ich hier eigentlich noch? Mal nachdenken. Was? Ist es schon 10? Und zu Hause erwarten Sie mich, um den Ehrenvorsitz im engeren Familienkreise zu feiern. Mal nachdenken, worüber ich eigentlich... Nein, morgen. Jetzt ist es wirklich höchste Zeit. Man sollte. Oh, wir wissen, was wir sollten. Nur leider fehlt es uns an Zeit. Wenn wir mal könnten, wie wir immer wollten, wir brächten zweit. Wir haben keine Zeit, doch vielleicht morgen. Da werden 24 Stunden sein. Zwar sind sie schon verplant, doch wozu sorgen? Das planen wir dann übermorgen ein. Im Augenblick sind wir zu sehr beschäftigt. Das gibt Prestige und zeigt den Mann von Welt. Wer heute Zeit hat, der wird leicht verdächtigt, weil er aus dem Rahmen fällt. Doch sind wir über den Verdacht erhaben, wir sind die echten Kinder dieser Zeit, die wir gern hätten, aber niemals haben. Wir, Sie und ich, wir wissen doch Bescheid. Es tut uns leid, wir haben keine Zeit. Wir haben nur, das ist uns fast so lieb, Betrieb! Betrieb! Das war das Hörspiel »Junger Mann sucht ruhigen Posten« von Irmela Brender. Die Rollen und ihre Darsteller waren Kuno Alexander Schmitz, Matthias Fuchs, Margot Humil, seine Verlobte, Ingeborg Sievers, die gestrenge Wirtin, Trudig Daniel. Drei Manager, Gustav Rothe, Jens Scholkmann, Werner Schumacher. Ein Angestellter, Erwin Wirschatz. Die Sekretärin, Gisela Koko-Trove. Herr Krönlein, Walter Jockisch. Herr Humil, Günter Siebert. Generaldirektor, Josef Dahmen. Komposition Peter Sandloff. Gesang, Ansage und Regie Gerd Westphal. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen aus dem Jahr 1965.